Der Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong der DVJK wird in der Schlussphase beschleunigt. Die Armeeangehörigen schlossen nur in 4 Tagen den Bau des Dams am Fluss Songchon im Arbeiterviertel Lamsan des Kreises Musan ab und es taurierten Dutzende die lange Straße zwischen Zuzhou und Pungsan. Mehr als 20 Hektar große Felder in der Gemeinde Segol machten sie wieder bebaubar und räumten die 10.000 Quadratmeter große Fläche um die mehr- und einstöckigen Wohnhäuser ordentlich aus. Die Offiziere und Soldaten der Volksarmee in der Stadt Hyryung treiben durch den konzentrierten Einsatz der Maschinen den Wiederaufbau der Dämme am Fluss Duman wie der Dämme von Dokung und Mangyang und den Flussbau energisch voran. Durch die Konzentration der Kräfte beendeten die Armeeangehörigen in einem kurzen Zeitraum die Errichtung der Dämme an den Flüssen Hyryung und Ryongchon. Auch die Werktätigen der Stadt Hyryung beschleunigen die Instandsetzung der Dämme wie die Dämme von Yuson und Inge. Die Erbauer der Institutionen des Bezirkes Nordhamgyong bauten im Kreis Onsong neue einstöckige Wohnhäuser für mehr als 80 Familien. Die Angehörigen der Stoßtruppen der Organe und Betriebe der Städte und Kreise des Bezirkes Nordhamgyong forcieren im Kreis Yunsa den Bau von Dutzenden öffentlichen Gebäuden in der Schlussphase.